Herzlich willkommen zum 11. Audiokommentar des Conan-Casts. Heute schauen wir gemeinsam mit euch den 23. Detektiv-Conan-Film Die Stahlblaue Faust. Mit dabei beim heutigen Audiokommentar ist neben mir Johannes auch noch Lasse. Hallo Lasse. Hallo alle zusammen. Und Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Bevor wir mit dem eigentlichen Audiokommentar starten, gibt es jetzt erstmal noch ein paar kurze Erklärungen und Hinweise. Für alle, die nicht wissen, was ein Audiokommentar ist und wie er funktioniert. Grundsätzlich ist es so, beim Audiokommentar werden alle Szenen, Details und Handlungsverläufe des Filmes kommentiert. Das sagt schon der Name oder halt entsprechend erläutert. Normalerweise macht das immer so die Schauspieler oder die Regisseure oder sowas und können dann immer noch irgendwelche Sachen dazu erzählen. Hier macht es natürlich der Conan-Cast. Wir haben leider noch keine Kooperation mit Kase. Das heißt, ihr findet unseren Audiokommentar noch nicht auf der DVD oder auf der Blu-ray, also nicht auf den Discs. Deswegen müssen wir technisch wie folgt vorgehen. Ich werde im Anschluss an diese Erläuterung einen kurzen Countdown herunterzählen. Und sobald dieser bei Start ist, könnt ihr euren Conan-Film 23 dann bei euch zu Hause starten, sodass wir dann zeitgleich sind. Und damit es keine Verzögerung gibt zwischen unserem Audiokommentar-Ton und eurem Bild, ist es dann ganz wichtig, dass ihr gleichzeitig mit uns auf Start drückt. Und sollte das nicht beim ersten Mal klappen, ist das überhaupt nicht schlimm, dann könnt ihr einfach den Audiokommentar nochmal zurückspulen und den Film neu starten, sodass ihr dann entsprechend mit uns zusammen, ne, Ton, Bild, dass das alles passt, dass ihr gleichzeitig gestartet seid. Wichtig ist als Vorbemerkung, ihr solltet den Film schon einmal gesehen haben. Ansonsten wird es vermutlich ein bisschen oder ziemlich schwer, dem Handlungsverlauf des Filmes und unseren Kommentaren gleichzeitig zu folgen. Das ist aber nur eine Empfehlung. Zur Version. Der Audiokommentar wird passend zur Blu-ray-Version des Filmes bzw. der Anime-on-Demand-Version, dort in der höchsten Auflösung 1080p plus, aufgenommen. Sollte es Anime-on-Demand nicht mehr geben, wird der Film sicherlich auch auf Crunchyroll hochgeladen. Dann gilt dann da, dass ihr auch dort die höchste Auflösung einstellen müsst. Hintergrund ist der, dass bei der DVD eine andere Framerate existiert und die DVD dann eine kürzere Laufzeit hat. Ja, die haben dann so weniger Bilder, die dann gezeigt werden. Und dann passt einfach der Ton unseres Kommentars bei der DVD-Version oder aber auch bei schlechterer Bildqualität im Laufe des Films nicht mehr ganz exakt zum Bild. Und deswegen müsst ihr idealerweise die Blu-ray-Version machen. Schauen. Das empfehlen wir sehr stark. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ihr müsst halt, wie gesagt, im Besitz des Filmes sein und den zeitgleich mit unserem Audiokommentar abspielen. Und wir schauen den Film selbstverständlich in der deutschen Synchronisation. Und das bringt mich auch schon zu meinen Fragen an meine Mitkommentatoren heute. Wie oft habt ihr denn den Film gesehen oder habt ihr den Film überhaupt schon gesehen und in welcher Sprachfassung? Ich habe den Film damals zum deutschen Home Media Release einmal bisher gesehen, auf Deutsch tatsächlich. Ja, ich habe den Film, ja, so gesehen kann man sagen, zweimal gesehen. Ich habe ihn das erste Mal tatsächlich in Japan gesehen, weil ich da, das war das letzte Jahr, wo man Urlaub machen konnte, und da war ich zufällig gerade in Japan, als dieser Film gestartet hat. Von daher war von Vorteil, dass ab und zu in dem Film Englisch gesprochen wurde. Ansonsten war nicht so mit Sprachkenntnissen. Und dann habe ich ihn das zweite Mal oder beziehungsweise das erste Mal auf Deutsch gesehen, als er dann auf Blu-ray beziehungsweise DVD hier erschienen ist, weil ich den Kinobesuch hier in Deutschland dann nicht wahrgenommen habe. Ich habe mir den Film tatsächlich auch im Home-Video-Release, also als er bei Anime on Demand reinkam, habe ich mir da mal angeschaut auf Deutsch. Ich werde mir die DVD bzw. die Blu-ray werde ich mir zu Weihnachten wünschen und dann doch mal auf Japanisch schauen. Aber heute, wie gesagt, schauen wir das nochmal in Deutsch. Und das soll es auch gewesen sein zu einleitenden Erklärungen und Hinweisen. Ich glaube, ich habe alles genannt, was wichtig ist für euch. Und ich würde sagen, beginnt jetzt gleich der Countdown zum Audiokommentar. Ihr könnt jetzt nochmal den Audiokommentar auf Pause drücken und nochmal eure Blu-ray einlegen, eure Anime On Demand, euch da einloggen und schon mal den Film irgendwie öffnen, dass wir gleich zeitgleich starten können. Wie gesagt, ich zähle jetzt einen Countdown runter, von 10 bis auf 1 wird runtergezählt, und nach 1 kommt Start, und auf Start könnt ihr direkt Play drücken. So, Dann habt ihr jetzt hoffentlich eure PlayStation, DVD, Blu-ray, also eure Blu-ray-Player oder euer Anime On Demand offen. Und los geht's mit dem Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Geht direkt spannend los mit Einblendung. Ja, man merkt direkt, was für ein sympathischer und überhaupt nicht bedrohlicher Charakter Leon Low ist. Ein sehr eindrücklicher Einstand in den Film hier. Definitiv. Aber wir konnten auch schon ein gutes Einblick gewähren in die Englisch Anteile, die uns in diesem Film so bevorstehend erwarten. Die natürlich auch auf Deutsch synchronisiert wurden. Also die deutschen Sprecher sprechen tatsächlich auch die englischen Texte und nicht irgendeine komische Variante, dass die englischen Sprachzeilen noch vom Original sind und nur das, was im Original japanisch ist, auf Deutsch synchronisiert wird. Das wäre natürlich fatal gewesen. Genauso wie scheinbar das, was hier Sheridan Tan passiert. Ui, die Arme. Und da sind wir gerade 3 Minuten drin und natürlich hier ist die Explosion. Für das alte Meme, dass wir es am Leben halten, auch in Singapur, fliegen Dinge in die Luft. Das muss natürlich sein, das gehört ja dazu. Hier gerade auch wieder gesehen, ein vielfacher Kritikpunkt an dem modernen Con-Film, der hohe Einsatz von CGI-Animationen für Fahrzeuge, und wir haben es ja auch am Anfang bei den Schiffen gesehen. Da ist ja nichts mehr handanimiert, sondern komplett CGI. Das wird sich ja leider nicht mehr ändern. Ich bin da auch kein großer Fan von, aber so ist es leider bislang. Mark Aden sieht aus wie Sangoyoku Miso, nur gebräunt und mit dem Schnurrbart von Midoriya. Ja, das Charakterdesign ist schon ziemlich ähnlich, ja. Und hier einen der Fanfavoriten tatsächlich im Film, Rishi Ramanathan, bei den japanischen Fans sehr beliebt damals nach Filmstart. Gab sehr viele Fanarts von ihm, von japanischen Fanartists und Künstlern. Gesprochen im Original von dem Synchronsprecher war zum Beispiel Eren Jäger in Attack on Titan. Oh je. Ist Kaito Kid ein Mörder geworden? Mal wieder. Das ist wirklich Blut, ja, das kannst du beurteilen. Die Szene war auch im Trailer schon sehr eindrücklich, mit dem Löwen, der auf einmal Blut spuckt. Ah, der Schulausflug, das ist natürlich für die deutschen Fans, die nur den Anime kennen, bis Folge 434 natürlich nichts, womit sie was anfangen können. Ja, das heißt, wir setzen die Handlung speziell an den Wissensstand nach Kapitel 1006 an, beziehungsweise 1008. Sprich, man müsste hier den aktuell deutschen Manga kennen, um das einzuordnen. So früh, das fand ich immer gut. Ja, ist Ich eigentlich meine, ich gut. bin kein Fan von diesen Rätseln, aber so diese Kommentare immer dann dazu, wie jetzt so früh schon? Ja, vielleicht um das Rätsel ein bisschen zu überbrücken, ein kleiner Trivia-Fakt, wo wir gerade schon den Schulausflug hatten. Gosho Aoyama war ja 2016 mal in Singapur für ein Writers Festival. Und schon im Film 20, im Abspann, kamen Szenen aus Singapur in diesen Realszenen vor. Und ursprünglich war der Schulausflug, der hier gesprochen wurde, auch geplant, dass der nach Singapur stattfinden soll im Manga, wurde sich aber dann doch umentschieden und dass man stattdessen da im Manga nach Kyoto den Ausflug macht. Und dann wurde sich entschieden, dass dafür dann innerhalb von Film 23 das Setting von Singapur stattdessen verwendet wird. Sicherlich die bessere Entscheidung. Also, mir hat der Kyoto-Fall ganz gut gefallen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht dran. Nein, man hat es ja am Lachen auch gerade schon erkannt, wenn man die kennt. Auch eine ikonische Szene. Erinnert sehr stark an den Anfang von Old Boy, dem klassischen südkoreanischen Film von 2003, wo der Hauptcharakter am Anfang, also nicht ganz am Anfang, sondern ein bisschen nach dem Intro auch aufwacht aus einem Koffer heraus. Stimmt, ja. Auch ein sehr guter Film übrigens. Ja, aber auf keinen Fall versehentlich das 2013er amerikanische Remake gucken, sondern auf jeden Fall das südkoreanische Original. Mag es ja, seit einigen Filmen machen sie immer diese Spielereien mit dem Intro. Hier jetzt eben Spielkarten wegen Kaito Kid. In den vorherigen Filmen war das ja immer ein bisschen anders. Karuta-Karten oder Polizeiabsperrband und hier eben die klassischen Spielkarten, was auch fast ein Intro für Casino Royale sein könnte bei James Bond. Er macht natürlich ein bisschen so diese Sachen, die man eh schon kennt. Ein bisschen spannender, ja. Ganz schicker Touch mit den stilisierten Manga-Paneln im Hintergrund. Ja, das war ja schon bei so einem Opening. Ich glaube, es war ein Opening. Ist schon so gut. Da hat mir das auch schon so gut gefallen, wenn man das immer noch einbaut. Und ganz interessant, was wir gerade gesehen haben, directed by Chika Nagaoka. Ihr erster Film und tatsächlich, man hört es schon an dem Pronomen, ihr, die erste Frau, erste weibliche Regisseurin eines Conan-Films, die dann auch für Film 24 später verantwortlich war. Kokoro sieht aber gar nicht gut aus. So blass sah er nicht mehr aus, seit er den Pilz in der Zombie-Villa gegessen hat. Ran geht endlich mal ran, ja. Tja, ist die Frage, warum man sich in der deutschen Lokalisation für Stahlblaue Faust entschieden hat, obwohl es ja Fist of Blue Sapphire und ich meine, also so ein Saphir ist eher Saphirblau als Stahlblau, aber vielleicht auch Stahlblau, weil irgendwie stahlhart mit den Kämpfen und so. Aber ich erinnere mich, es gab damals, als der lokalisierte Titel bekannt gegeben wurde, bei manchen Fans so ein bisschen Irritation, warum ausgerechnet Stahlblau für ein Saphir. Ja, die Diskussion, die war relativ groß, ja. Werde dich nach und nach mit Informationen füttern. Es ist so schön, dass Kaito Kid auch für uns Zuschauer maximal nervig sein will. Ich glaube, ein Koffer, der nicht durch mit Röntgenstrahlung durchdrungen werden kann, der ist per se verdächtig. Auf jeden Fall. Auch so eine ganz nette Szene für die Leute, die immer sagen, ah, Kit, Conan und Kit sind ja so gute Freunde, auch in den Filmversionen. Sieht man ja, wie gute Freunde sie sind im Sinne von eiskalter Erpressung. Ja, wirklich, wirklich nicht zu fassen. Ja, Arthur Hirai, seine Existenz. Auch so ein Ding, was viele Fans so ein bisschen gespalten hat im Sinne von, wie toll ist das, dass Con jetzt hier nochmal eine andere Identität annimmt und ist das nicht alles ein bisschen bescheuert insgesamt? Ich kann schon mal vorgreifen. Ich finde es auch eher so ein kleines bisschen zu sehr forciert. Das fühlt sich viel zu erzwungen an, finde ich. Ja, mehr dieser Plot-Twist, das hat mir auch nicht gut gefallen. Muss ich sagen, bin da auch kein großer Fan von. Nakatomi Plaza. Sieht für mich nicht aus wie ein 39-jähriger Geschäftsmann, sondern eher wie so ein Mitte-20er Straßenpunk. Echt so. Ich finde Makoto in dem Film auch irgendwie tendenziell ein bisschen zu wenig breit dargestellt. Makoto ist ja eigentlich normalerweise auch im Manga und im Anime bisher so ein kleines bisschen extra breit im Vergleich zu einem Teenager, auch wenn er nicht so viel älter ist. Aber ich finde hier, er wirkt so ein bisschen zu schmächtig, habe ich das Gefühl. Ja, auch wieder eine Anspielung, der deutsche Zuschauer hier nicht versteht. Also, der deutsche Anime-Zuschauer. Ah, eine völlig unbekannte, unbenannte Eiscreme-Marke wird hier verteilt, die nicht identifiziert werden kann. Das ist aber etwas, auch wenn das jetzt hier so ein bisschen scherzhaft ist und natürlich nicht der echte Shinichi, das kann man sich aber, wenn man zum Beispiel Mangaka ist, durchaus mal aufschreiben, dass wenn Shinichi endlich mal richtig zurück ist, dann kann man durchaus mal ein Doppeldate machen mit denen, mit den beiden Pärchen. Das finde ich eine prinzipiell gute Idee, ohne Kaito Kid. Ja, vor allen Dingen auch vielleicht, wenn es dann, ja, danach oder wenn es auch im Manga irgendwie dann nochmal kommt. Wir wissen ja nicht, wie die Story enden wird, ob sie damit endet, wenn Shinichi wieder da ist und dann direkt Ende, oder ob noch so ein bisschen was geschah danach kommt. Also würde auf jeden Fall gut dann noch passen. Mei Tante Shinichi. Mit Kneipen und Casino, da kann man Kogoro natürlich gut bestechen. Was man natürlich auch vielleicht dazu sagen muss, in Japan, soweit ich das noch weiß, ist Casino-Glücksspiel, so wie wir es kennen, also mit Roulette und sowas, oder wie man es aus Las Vegas kennt, ist in Japan nicht erlaubt. Also Casino-Glücksspiel ist nicht legalisiert in Japan. Also sowas wie Pachinko und Mahjong und sowas ist noch ein bisschen was anderes, aber so klassisches Casino-Dings ist zumindest zu dem Zeitpunkt damals, kann sich ja vielleicht inzwischen. Sie wollten es mal irgendwie legalisieren für die Olympischen Spiele oder so, aber jedenfalls so klassisches Casino gibt es tatsächlich in Japan nicht offiziell. Ist meines Wissens auch immer noch verboten. Das ist ein ganz, alles, was unter Glücksspiel, alles, wo Geldgewinne erhalten werden können, ist eigentlich verboten. Ja, deswegen gewinnt man bei Pachinko irgendwelche wertlosen Glücksmarken, die man dann um die Ecke in einem anderen Laden umtauschen kann für irgendwelche Geldpreise, aber man gewinnt nicht direkt Geld. Ja, ein Arteriei wird einfach mitgenommen. Ja, haben sie ja irgendwie gesagt, ach, Eltern sind Japan, schließ dich doch einfach uns an, als ob du schon immer dabei gewesen wärst. Gar nicht hinterfragt alles. Kaito Kid fühlt sich auf einmal auch unwohl. Ich hoffe, diese Lanze war nur eine Replik. Ich finde ja die Interaktion zwischen ja, Makoto und Sonoko sehr interessant in diesem Film. Hatte man ja so noch nicht, dass sie so viel Zeit miteinander verbracht haben. Daher gefällt mir das sehr gut. und immer wieder mal englische Sätze zwischendurch. Wie gesagt, das war halt in Japan für mich von Vorteil, weil so konnte man ein bisschen was vom Film verstehen. Man merkt, sie haben im Deutschen auch Werte auf Akzente und sowas gelegt, sprachliche Besonderheiten. Die Vermischung von Englisch und Japanisch, in Anführungszeichen, in unserem Fall Deutsch, wurde hier berücksichtigt. Ja, finde ich aber insgesamt eine sehr gute Lokalisierung dadurch, dass man sowas berücksichtigt und auch jetzt, dass man, wie gesagt, auch die englischen Parts von den deutschen Sprechern hat einsprechen lassen. Sehr gut. Ja. König der Piraten, sind wir in der falschen Serie gelandet? Nein, Ja, ich ich glaube nicht. denke auch immer jedes Mal dran. Ja, Kid als Shinichi. Wir haben es ja jetzt schon sehr oft gehabt. Und ich gehöre, das ist auch so etwas, was die Fans spaltet. Und ich gehöre da zu der Fraktion, die sagt, es ist inzwischen sehr überreizt, dass sich Kid als Shinichi verkleidet. Also in Film 3, das sehen wir jetzt mal nicht, weil das war ja nur da eine Szene, aber halt 8, 14, 19 und jetzt 23. Also schon bei 19 war es so eher so, ich finde, sie sollten sich mal ein bisschen mehr was anderes einfallen lassen. Zum Beispiel in Film 10 war es ja Hakuba, als der verkleidet war. Und jetzt immer das Shinichi, das ist, ja, wie gesagt, für mich überreizt. Ich bin da nicht so, ich kann es verstehen, aber ich bin da nicht so negativ gegenüber eingestellt, weil ich mir denke, ja, ich weiß nicht, ich kann damit ganz gut leben, muss ich sagen. Ich finde es eigentlich auch immer ein sehr schönes Zusammenspiel oder auch Gegenspiel, keine Ahnung, zwischen Kaito Kid und Shinichi. Deswegen gefällt es mir immer ja ganz gut, wenn die zusammen her auftreten oder wenn man da die Rollen tauscht oder so. Das hat schon irgendwie ein bisschen was. Ja, also ich habe jetzt auch kein Problem damit, aber man merkt schon, dass es halt sehr oft passiert ist und es war ja damals und dann auch im Trailer halt die Szene zu sehen, die wir noch sehen werden, mit diesem Swimmingpool da und dann haben wir viele Theorien schon wieder aufgestellt und bei mir war dann halt einfach nur, nee, es ist doch klar, dass das nicht Shinichi ist, dass sich Kid da wieder als Shinichi ausgibt. es ist halt keine Überraschung mehr und man weiß es einfach und man denkt dann halt immer schon so ein bisschen, das haben sie schon so oft gemacht, ist das jetzt noch was Neues, wird das nicht zu langweilig, muss man halt immer gucken. Wobei ich es jetzt hier halt auch sehr interessant war vorhin, als er da den, ja, Stein besichtigt hat, wie er da so seine Vorbereitung getroffen hat. Das fand ich dann mal sehr interessant zu sehen, weil wir sowas ja noch nicht gesehen haben. Diese Sicherheitsschwimmer geht insgesamt nicht so zimperlich um und ja, wie der Geschäftsführer wohl. Leon Low, ganz im Stil eines James Bond-Bösewichts. Schmeißen wir in den Wasserbecken und dann gehen wir weg. Du Spinner. Auch irgendwie komischer Ausruf in der Situation, aber gut. Aber man muss auch mal sagen, Kaito Kid hat hier einiges an Reflexen präsentieren können. Karate-Champion so gut ausweichen zu können, Respekt. Gut, dass dieses Gadget absolut wasserdicht ist. Das Messer im Rücken sagt nicht, dass sie ermordet worden ist. Da brauchst du jetzt noch so ein Ja, Gerücht. ich glaube, da war die Formulierung ein bisschen ungenau. Na, da gibt es sicherlich eine gute Aussicht. Ja, ein Konundrum, was die fiesen Schreiber sich hier ausgedacht haben. Und natürlich auch ganz, ganz fies für die ganzen Shinji und Ran-Fans, die inständig gehofft haben, vielleicht bei dieser Trailer-Szene, dass es in dem Moment vielleicht doch nicht Kid gewesen sein könnte, aber ach, im fertigen Film. Natürlich ganz eindeutig leider Kid. Kogoro kann wieder keinerlei Situation einschätzen. Aber gut, schieben wir mal auf den Alkohol. Oh, da sahen wir auch gerade CGI-Passanten ganz im Vordergrund. Sehr steif, ja. Rechtfertigen wir einfach mal Arthurs Anwesenheit mit ein paar Lärmschädigen-Sachen und dann ignorieren wir sie wieder. Ich fand auch gut so eine Komödie mit ihrem Fernglas. Ja, sieht man sonst nur in der Oper eigentlich? Dann Makoto haut erstmal voll zu. Ich bin keine verdächtige Person, würde wahrscheinlich eine verdächtige Person sagen. Normalerweise würden die Leute dann doch kommen mit so einem Handscanner und gucken, wo er Metall hat, aber die lassen ihn scheinbar einfach nicht durch. Ja, oder dass man so abgetastet wird oder so. Ja, beim Abtasten sind sie ja tatsächlich eher ein bisschen zurückhaltend in asiatischen Ländern. Fragen sie mal nochmal vorher nach, dürfen wir das denn? Und ist das okay? Aber gut. Haben wir aber auch schon gesehen in dem Film hier, aber scheinbar für Kogoro. Ja, und natürlich der absolute Anfängerfehler von Kogoro, dass man seinen Gürtel nicht auszieht. Ja, Japaner und Romanisierung von irgendwelchen Sachen. Da wird Rachel Chong auch mal zu Rachel Chong, wie man hier auf der auf der Visitenkarte sieht. Ich glaube wahrscheinlich ein Fehler. Ich denke mal schon, dass sie eher Rachel als Rachel heißen soll. Ich werde eine Lady nicht warten lassen, aber ich werde vergessen, dass ich mich mit ihr, dass sie mich treffen wollte. Ja. Ach. Der Sprecher von Leon macht das auch sehr gut, wie ich finde, diese schleimige, aber doch irgendwie bedrohliche Art von ihm so ein bisschen rüberzubringen, so viel Sand. Ja, so dieses Psycho-mäßig so direkt in einen reingehen und so ein bisschen manipulieren und so, ne? Merkt man jetzt auch an der Kameraarbeit tatsächlich, wenn wir auf die Animation eingehen, dass die Hintergründe verschwimmen, während Leon seine Worte spricht, beziehungsweise sich so anders bewegen. Das sehen wir gleich in einer anderen Szene, in einer Szene gleich nochmal ein bisschen mehr. Wenn man jetzt hier auf die Hintergründe achtet, wie sie sich verzerren. Gerade in dieser Szene hier jetzt zum Beispiel, wenn man auf den Hintergrund achtet im Vergleich zu den Figuren. Man hat ja als Regisseur von so einem jährlichen Conan-Film nicht unbedingt so große Spielräume, animationstechnisch irgendwas Besonderes zu machen, aber auch schon bei Film 22 hat der Regisseur so ein paar kleine Kniffe einbauen können und auch hier konnte man so ein bisschen vielleicht so merken, dass es nicht so standardmäßig wie ein Conan-Film ist, sondern mit dem Hintergrund ein bisschen so mal eine kleine Spielerei, die nicht so üblich ist. Hui, da haben wir eine von Gosho Aoyama gezeichnete Keyframe gesehen, beziehungsweise jetzt stand sie mal ziemlich doll im Fokus, die ran gerade. Und scheinbar ist ran auch nicht so unwissend. Wir sehen Kompetenzlevel Kogoro bei der singapurischen Polizei. Absolut, ja. Also, ja. Guter Vorschlag. Pass mal hier auf. Ja, also, es ist so. Bitte? Und dann gehen auch beide einfach. Ja. Als hätte er, naja. Unter Druck setzen manche Leute, treffen manche Leute die falsche Entscheidung. Ja, vor allem, wenn gesagt wird, hier, dein Chef will dich sofort sprechen. Ja, okay, dann los. Ja, Kogoro rennt dem Arthur hinterher, den er erst seit 2 Tagen kennt. Naja. Gut, dass sie von ihren Schusswaffen, die sie parat haben, kaum Gebrauch machen. Der Film ist jetzt auch schon, hat jetzt nur so eine Stunde übrig, das heißt, wir sind schon relativ weit, aber so viel tatsächlich ist, also es ist viel passiert, aber ich finde mit nicht so viel Substanz. Wir hatten 2 Morde, die bisher eher so nebenbei waren, und 2 Diebstähle, die relativ schnell gingen und dann auch fehlgeschlagen sind, aber irgendwie ist wenig konkret bisher. Ich finde, das haben andere Filme in der Vergangenheit anders gemacht. Ja, auch dieses, wie er nach Singapur gekommen ist, kann und so, also das ging mir auch zu schnell, muss ich sagen. Ja, und da wird sich, glaube ich, also wird sich für die einzelnen Sachen nicht so viel Zeit genommen. Das ist, glaube ich, ein Problem. Ja, wir haben auch sehr viele verschiedene, ja, Schauplätze und Handlungsstränge, finde ich. Einmal mit dem Turnier, dann hier mit dem Mordfall und dann Kit, der versucht, das irgendwie zu stehlen, dann verfolgt wird und alles. Also, ja. Ja, es ist ein. Man muss eins muss man lassen, das ist ein sehr effektives Framing von Kaito Kid. Da wird es jetzt schon sehr eindeutig für die Außenstehenden, dass er es scheinbar gewesen sein muss. Ja, aber ich finde vom Standpunkt her, wenn man den Manga und so kennt, dass man halt weiß, Kid bringt niemanden um, dass er es nicht Ja, sein nein, für kann. uns ist, ja, für uns ist es auch, ich meine, wir sehen ja in der Handlung auch, dass es nicht gewesen ist, aber ich meine, innerhalb der Handlung. Also wir haben ja gesehen, dass er Rachel offensichtlich nicht umgebracht hat. Aber ich sag mal, das Framing, so, was hier offensichtlich von demjenigen, der Kaito Kid das alles anhängen will, durchgeführt ist, dass das so gut passt zur Verkleidung, die Kaito Kid gewählt hat, wie das dann ist, das ist innerhalb der Geschichte ein sehr effektives Framing. Ich muss sagen, hier gerade die Szene mit Kaito Kid, wo er getroffen wurde, auch sehr ikonisch, muss man schon sagen. Und jetzt folgt darauf hier eine Szene, die ich nicht so gut finde. Weiß nicht. Die hat mir nicht so gut gefallen. Gott, aus welchem Yakuza-Film sind die denn rausgesprungen? Ja, das meine ich so, deswegen diese Szene, die ist mir zu, ja, weiß ich nicht, übertrieben oder, Wenn ja. man vielleicht auch mal Yakuza-Film bzw. Yakuza-Spiele, also wenn man die Yakuza Ryoga Gotoku Videospiele kennt, dann solche Typen und solche Szenen kennt man daraus relativ gut, aber hier bei Detective Conan muss man Makoto offensichtlich etwas zu tun geben, weil Singapur ist ja hier scheinbar ein sehr gefährlicher Ort, wenn man einfach nur im Restaurant sitzt. Ist halt nicht Japan, ist man nicht so sicher, ne? Ja, das ist auch so ein bisschen, naja, also ich meine, wir haben ja gesehen, was passiert ist und Makotos Teenager, Unsicherheiten und Leons Psycho spielt ihn in allen Ehren, aber das war halt jetzt halt wirklich null die Schuld von Makoto. Also von wegen, ach, vielleicht verletzt deine Faust irgendwann auch einen Menschen, den du liebst, das ist halt, also Bisschen ein weit bisschen, hergeholt. ja, ein bisschen zu sehr. Ich meine, ich verstehe es schon, Leon manipuliert ihn, die Szene hatten wir ja und Makoto ist trotzdem ja nur ein Teenager, der verliebt ist und so, ist Krisensituation und so. Aber es ist halt so, naja, also, das war jetzt halt überhaupt nicht seine Schuld. Ja, aber Es ist vielleicht in der Beziehungssituation so, dass er jetzt denkt, er konnte sie nicht beschützen und deswegen ist es seine Schuld und also ich würde es auch nicht so sehen, aber vielleicht sieht er es so als beschützender Freund, der versagt hat und deswegen ist es seine Schuld. Ich fände es schon, also wenn er jetzt irgendwie da diese Nunchaku, Triple Nunchaku von dem einen Typen abgewehrt hätte und die fliegen ihm so aus der Hand und wären dann so Sonnenkugeln gegen den Kopf geschlagen, weil Makoto halt beim Kampf nicht so drauf geachtet hat. Das fände ich schon so ein bisschen zu weit hergeholt, aber da wäre immerhin dieser konkrete Zusammenhang, dass halt Makotos Kampfeskraft Sonnenkugel in diesem Fall verletzt hat, aber ja. Aber ja, klar, also Makoto, Krisensituation, Sonnenkugel verletzt, Beziehungen, Leons Psychospielchen und so. Klar, aber naja. Ja, bestimmt, weil man kennt sich ja so gut. Die Szene übrigens hat auch zu viel Streit im Fandom geführt, weil es gibt sehr große Kaito Kid X-Con-Fans, auch romantisch, die es ganz toll fanden, dass Kid und Con da gerade in der Szene zusammen in einem Bett geschlafen haben, während Kid schläft. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich die Bilder aus den Zimmern anguckt von diesem Hotel, dann erkennt man, dass das kein Doppelbett ist, sondern dass das zwei Einzelbetten sind, die auseinanderstehen und es nur in der Kameraperspektive lag, dass es ein bisschen so aussah, dass Con und Kit da im selben Bett liegen, aber tatsächlich ist es nicht so. Ich fand die Szene einfach nur lustig. Ja, ich habe da jetzt auch keine Hintergedanken reininterpretiert, zumal es ja auch in so einem Hotelzimmer günstiger ist, wenn man sich als zwei Reisefreunde, wenn man da kein Problem mit hat, ein Doppelbettzimmer mietet, anstatt eins mit zwei einzelnen Betten oder zwei einzelne Zimmer. Ich bin mir sicher, dass Toichi Kurobas Kreditkarte da so oder so keine Probleme machen würde. Ja. Ja, das Heftpflaster, das ist ja auch noch mal so eine Sache für sich. Da kommen wir auch noch zu. Sonnenbrille auch bei Nacht. Das tragen nur die Gangster unter die coolen Leute. Ja. Oder Leute, die das Lied von Corey Hart kennen, mit dem entsprechenden Titel, kann man sich gerne mal anhören. Sunglasses at Night von Corey Hart. Ein sehr schöner 80er-Jahre-Song. Ja, auch das ein bisschen unnötig harsch. Bisschen konstruiert vielleicht, ja. Ja, also ein bisschen so, dass jetzt irgendwie, ach, du wolltest mir nicht sagen, was ein Pflaster auf sich hat. Ich meine, es ist ein Pflaster. Und irgendwie, und das, oh, du trägst plötzlich ein Freundschaftsarmband und du hast mir nicht genau gesagt, was das ist. Deswegen geh jetzt bitte. Also, und ich meine, Mako, du kannst doch auch sagen, ja, habe ich von Leon Low. Punkt. Apropos visuelle Spielerei, wie ich es vorhin erwähnt habe. Das fand ich aber cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Es erinnert so ein bisschen an den angesprochenen Film 22, auch wenn es ein anderer Regisseur war, wenn Con dann am Ende durch den Staaten so durchfliegt mäßig. Ja, SFDGH oder SDFGH, wenn man vielleicht mal auf die Tastatur kommt, guckt, dann fällt einem vielleicht etwas auf. Ja, dieser Delivery Slip war ein bisschen, da hätte man auch, also, da war wohl keine Zeit mehr, den mit richtigem Inhalt zu füllen. Ja, manchmal ein bisschen so. Ja. Na gut, wenn man schon die Namen nicht gut ja, umsetzen kann. Richel, naja. Hey, die Detective Foys sind auch in diesem Film. Toll. Ich musste mal den noch mit reinbringen. Das rechtfertigt natürlich auch, warum Haibara und die Detective Boys auf dem Poster sind. Ah, ja. Ja, aber ich finde ja irgendwie dieses Haibara soll Informationen beschaffen, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich persönlich auch nicht so besonders. Weil sie wird ja immer quasi immer nur, ja, such mal Informationen über den. Und das war in irgendwelchen anderen Filmen auch schon so. Und Film 21 zum Beispiel, ja, und wo sie in Osaka waren. ich finde das so ein bisschen unnötig irgendwie. So nach dem Motto, oh, wir müssen sie reinbringen, deshalb sucht sie mal Informationen über den. Mehr macht sie ja nicht. Stimmt. Aber gut, sie noch nach Singapur zu verschiffen, wäre natürlich auch ein bisschen schwierig geworden. Nee, aber es hätte ja auch, wie Conan schon sagt, er selber recherchieren können. Also es ist jetzt nicht schlecht, dass sie mit dabei ist, aber das wirkt für mich auch so gezwungen quasi, wie oh, Shinichi ist wieder Kid oder umgekehrt, aber oh, wir müssen Haibara reinbringen und recherchieren lassen. Ja, das ist ja schon immer die Krux gewesen, so ein bisschen der Filme. Schon Film 2 hat ja die Detective Boys eher so mehr schlecht als recht irgendwie reingequetscht, obwohl sie da nicht so gut gepasst haben. Und das ist ja quasi immer so, dass man dieses Ensemble irgendwie mit reinbringen muss im Kern. Und ja, das ist schon immer ein Ding der Filmreihe gewesen. Leider. Die Szene mit den lachenden Geschäftsleuten oder was? Auch super gut. Eins muss man Leon aber lassen, er hat verschiedene schicke Anzüge. Und der Nakatomi, der sieht jetzt endlich auch mal aus wie ein Geschäftsmann. Auch wenn ihm die Krawatte Ja. vielleicht noch fehlt. Vielleicht die Frisur ein bisschen anders. Ja, Kokoro einfach beiseite geschubst hat. Da haben wir jetzt eben diesen Higo-Anhänger gesehen, der aber wieder komplett neu zu sein scheint. Das ist ja nicht der Higo-Anhänger speziell. Sie hatte ja auch schon, bevor der eine Fall mit dem einen Anhänger war, hatte sie ja auch schon einen anderen Higo-Anhänger. Auch in der Filmreihe, wenn ich mich richtig erinnere. Sonoko hat immer diesen Anhänger von Makoto und ich glaube, Haibara hatte auch schon länger einen Higo-Anhänger. Oder nein, ich glaube, war es nicht Halberers Telefonhintergrund? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich würde mal vermuten, Halberer hat sich, wenn, einen neuen Anhänger gekauft. Professor Agassas Geldbörse wurde wieder geplündert. Das war jetzt eine gute Szene. Genervt, das von Kaito Kid. Was mich eher in dieser Situation nervt, ist diese Art, also seit wir das hat, diese spielerische Szene hatten, alles mit aufgeklärt von wegen, ja, ich habe diese ganzen Infos von Rishis Computer und habe mir das alles offscreen irgendwie zusammengereimt und ja, ach, Hinweise, die man vorher nicht gesehen hat, egal, und irgendwie glossed over und jetzt alles erklärt, weil wir müssen ja den Fall aus dem Weg räumen, um jetzt gleich noch eine halbe Stunde Zeit zu haben für noch ein bisschen Action. Ja, also ich fand weder keinen der beiden Mordfälle jetzt, bevor wir die Aufklärung gehabt haben, sonderlich engaging oder sonderlich stark beleuchtet im Film, was ich doch eher schwach finde. Würde ich mich wohl anschließen. Wir nähern uns dem tollen Höhepunkt. Ich freue mich schon. Nicht. Tja, wir sind offiziell in der letzten halben Stunde und wir wissen, was das bedeutet. Hatten wir bislang nur die Autobombenexplosion am Anfang? Ja, ne? Dann wird's mal Zeit für mehr Action. Wenn man die, als Conan den Fußball auf Makoto gekickt hat, als er den abgewehrt hat, ist zumindest der Pavillon da im Garten weggebrochen. Also es war auch schon eine Druckwelle, aber nicht gerade eine Explosion. Scheinbar hat Singapur einfach keine Küstenwache oder Marine oder irgendwelche andere Sicherheitsbehörden, die es interessiert, wenn ein Tanker einen völlig anderen Kurs nimmt und so. Na gut. Das ist dann wohl so. Aber hier die Musik mit den Lichtern, das gefällt mir sehr gut. Schönes Arrangement. Aber wir müssen natürlich nicht mit Realismus kommen. Aber das, was wir gerade gesehen haben, so eine Drehung auf dem Punkt kann ein Tanker eigentlich nicht leisten. Aber naja. Das sah vielleicht gerade in den Kamerawinkel auch nur so aus. Aber ich meine, jetzt ist er ja noch nicht komplett gedreht. Darauf hört Sonoke natürlich. Klar, bleib einfach da, natürlich. Absolut, weil dein Freund dir nicht sagen will, warum er noch ein Pflaster trägt. Absolut die richtige Entscheidung, Sonoko. Da war G für seine 2 Sekunden Screentime. Wenn schon es überhaupt 2 Sekunden waren. Ja. Ja. Und dann nicht mal übertrieben. Okay, der Gag ist natürlich jetzt lustig. So, und mit diesem Panzerfaustschuss bzw. Raketenwerferschuss eröffnen wir die Action. Da merkt man jetzt auch als Zuschauer, okay, jetzt sind wir wohl in diesem Teil von einem Conan-Film Ja, angelangt. spätestens als der Tanker schon da durchgebrochen ist durch diese Barriere, da ist das ja schon eskaliert. Ich frage mich, ob man sowas auch in Japan gemacht hätte. Das so zerstört, in den Piraten angreifen und alles bombardieren. Ja, das ist die Frage. Ich frage mich ja mal, diese Piraten und Singapur, ob das so eine Anlehnung ist auf das, was ja mal wirklich war da. Es gab ja mal irgendwie so Piraten, die ein Schiff überfallen haben oder so. Vor ein paar Jahren, glaube ich mal. Ob das da irgendwie mit zusammenhängt, ob die sich da bedient haben oder ob das einfach nur so gedacht wurde. Ja, also das ist schon das allgemeine Bild der modernen Piraterie, aber dass sie so Angriffe machen, das ist eher ausgedacht. Ich meine, eigentlich müssten wir auch schon ganz schnell die Armee von Singapur sehen. Denn wenn man auf Wikipedia zum Beispiel guckt, dann ist der zweite Satz in der englischen Wikipedia, dass die Armee von Singapur eine der fähigsten und am besten ausgerüsteten Militärs in ganz Südostasien ist, aber naja, ich meine, wenn da die Piraten kommen mit Raketenwerfern und da die Dinge kaputt machen, dann steht man dem wehrlos gegenüber, außer ein paar Polizisten offensichtlich. Ganz klar. Ja, wirklich, Nagatomi ist einer der, also die Conan-Filme haben ja schon ihre einigen erbärmlichen und nichtsnutzigen Charaktere, aber ich meine, Nagatomi ist halt wirklich so an der Speerspitze von Charakteren, die halt wirklich Deppen sind. Das ist halt der einfachste Betrug aller Zeiten, Leon. Also ich meine, also ja, sie haben, was sie wollten, also brauchen wir dich nicht mehr. Oh, das hätte ja niemand kommen sehen können, wenn man mit Piraten arbeitet. Ja, und Sonoko ist ja auch so bescheuert, dass sie das tatsächlich gemacht. Das hat zu bedeuten, dass du das Krankenhaus besser früher verlassen hättest. Durfte Corona nach einigen Filmen auch mal wieder ran. Das ist doch nett. Ich wollte auch gerade sagen, da habe ich wenigstens mal einen Moment gehabt, wo er nicht völlig besoffen wieder irgendwo gelegen hat oder in der Bar gesessen hat, sondern hat auch mal was Sinnvolles getan. Kampfszene mit den Maurice, sag ich mal, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber was dann jetzt noch so mit Makoto und Sonoko kommt, das fand ich dann wieder teilweise ein bisschen weit hergeholt. Außerhalb Singapur in Flammen steht, das ist aber auch nicht so das, was ich gut finden kann. Oder ein Conan, der auf einer Liege surft. Auch Ja, so an einer fragwürdig. geraden Wand, die nach unten geht. Also, Das kann Kaito Kid machen mit seinen Raketenrollschuhen, aber mit so einer Liege geht das, glaube ich, nicht. wir sind jetzt am Unrealismus wird fortgesetzt Punkt angekommen. mit einem Raketenwerfer auf Flugdrachen zu schießen. Das ist auch wirklich nicht die beste Entscheidung. Ja. Aber er hat ja nur Anweisungen ausgeführt. Ja, die auch nicht sonderlich gut waren. Da weiß man auch bei so einer extremen Zerstörung nicht unbedingt, was man dann auch sagen kann. Also ich meine, dass sie. Dass Marina Bay Sands in dieser Weise hier zerstören, ist halt schon irgendwie. Also. Ich sag mal so, die Idee hätte auch von einem Kind stammen können, das dann sagt, hey, das sieht aus wie ein Boot, sprengen wir das doch mal in die Luft und naja. Das auch jetzt wieder so eine Szene, ich weiß nicht. Dass er Sonoko da jetzt auf den Rücken gebunden hat. Ja, so kann er kämpfen, ohne dass sie ihm im Weg ist. Ja, aber trotzdem finde ich es schon sehr, ja, gefährlich auch. Und vor allen Dingen ist es ja nicht gesagt, dass sie nicht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Also. Naja, so kann er sie ja natürlich besser verteidigen dann oder schützen, wenn er sie direkt bei ihm ist. Also auf jeden Fall besser, als sie so im Arm zu Ja. tragen. Ah, und hier kommt der Ultrainstinkt. Ich meine, er hat das Goku im Namen. Ja. Ja, und vorhin, als da das Armband zerbrochen ist, das hatte ja schon so ein bisschen Diese Vibes, ja. Saiyajin-Vibes. Auch wenn mir diese Szene immer noch nicht ganz klar ist, warum er auf einmal das Armband und dann ist er wieder der Alte und vorher nicht und habe ich noch nicht so ganz kapiert, warum. Ich muss sagen, jetzt für diese Szenen, das ist halt. Ja, wenn man halt denkt, irgendwie so Film 20 geht nicht schlimmer, irgendwie mit dem Riesenrad, dann kommt halt das hier. Ich bin mir sicher, das hätte man so nicht gefilmt, wenn es irgendwie in Tokio wäre oder irgendwie sowas. Das hätte man nicht so zerstört. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und ich denke mal auch, diese Piraten und so, die wären in Tokio gar nicht so aufgetaucht, dass sie diese Zerstörung hätten anrichten können. Also ist vielleicht eher so, ja, das ist Ausland und da ist das nicht so mit Sicherheit und allem. An dieser Stelle hatte Gosho Aoyama übrigens die Idee, dass man Kid hätte sagen lassen können, dass er auch ja schon einen anderen Saphir hat, nämlich Aoko. Aber das hat er den Filmteam doch nicht vorgeschlagen, weil er dachte, die Anspielung würde keiner verstehen. Und als er das erzählte auf dem Let's Talk Day, waren alle so, oh, das hätten wir aber gern gesehen. Und dann hat Gosho Aoyama gesagt, oh ja, dann stellt es euch einfach nur vor. Ja, aber ich denke mal, also wie gesagt, die Fans sind, die hätten das bestimmt schon verstanden, also. Und das finde ich halt auch bescheuert. Also ich meine, diese Pflaster im Film 14, wo irgendwie Shinichi Love drauf stand, gekritzelt, irgendwas Sonnentor gemacht hat voran. Okay, aber das unter dem Pflaster ein Foto ist so als Glücksbringer. Also das habe ich halt auch tausendfach nicht gebraucht. Und das finde ich auch irgendwie bescheuert. Also ganz ehrlich, irgendwie ja, unter dem Pflaster ist ein Foto als Glücksbringer. Also echt jetzt. Ja. Echt jetzt. Das war zu weit. Ja, also das war nicht gut. Nee, fand ich auch nicht, also. Aber mir haben Sonnekurs Haare in der Szene haben mir gut gefallen, die so nass waren und so. Das sah gut aus. Ja. Ja. Jetzt kommt ja der Ending-Song quasi, auf den hatte ich mich schon gefreut, als wir damals auf Corner News das Video gezeigt haben, weil ich fand, das klingt unheimlich gut und ich höre das unheimlich gerne. Und deswegen habe ich mich da irgendwie auch auf den ganzen Film schon drauf gefreut, das zu hören. Ja. Ist ein sehr schönes Lied. Erzählen wir auch nochmal das Bin ja Originalgebäude. Ja. dankbar für jeden männlichen Sänger, der mal was macht, weil dieses typische J-Pop Frauenstimmen-Gedudel ist auch oftmals toll, aber irgendwie manchmal ein bisschen belanglos. Und da mal so einen männlichen Sänger ist auch mal cool. Ja, Film 23, jetzt wo die Credits laufen. Also, ich habe ja schon während des Kommentars ein bisschen kritischere Töne anklingen lassen. Aber jetzt, wenn ich mir diesen ganzen Film auch nochmal vor Augen führe, also das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, hatte ich das Gefühl. Also die Action am Ende, so richtig viel coole Action war jetzt auch nicht dabei. Also ich meine, die haben ein bisschen die Gebäude abgeschossen und der Tanker hat eine Mauer durchbrochen und Makoto hatte seinen einen großen Dings da gegen Jalmudin dann am Ende und halt so ein paar kleinere Action-Szenen, aber die Action war jetzt auch nicht so furios. Das hat man in anderen Gone-Filmen schon besser gesehen. Und jetzt ist es am Ende halt mit dem Boot. Das war halt, selbst das war irgendwie in Film 20 zum Beispiel auch mehr zelebriert, so als Action wie das Riesenrad fällt. Und nicht so, das war jetzt auch irgendwie schon wieder, man hat kaum geblinzelt und schon war das auch schon wieder vorbei da mit dem Boot, was darunter gefallen ist. Als es dann mal tatsächlich gefallen ist. Ja, Mystery-mäßig da irgendwie so, ja, ach, habe ich jetzt mal nebenbei gemacht, als ich auf Rishis Computer geguckt habe. Der Twist mit Rishi, ja, okay und so, aber irgendwie, also ich finde, insgesamt hat mich der Film sehr enttäuscht und auch so ein bisschen verwirrt zurückgelassen, so das war's jetzt irgendwie. Also das war, fand ich halt irgendwie, naja. Hat Makoto noch ein Foto, dass er sich dann wieder ein Pflaster machen kann. Genau, Toll. wollte ich gerade sagen. Jetzt hat er zumindest ein richtiges Foto, was er als Glücksbringer benutzen kann. Das lässt er sich Kann dann er in die Tasche verkleinern. packen oder so. Nee, da lässt er sich verkleinern aufs zweite Pflaster oder so. Nein. Ja, ich muss auch sagen, der Film hat mich insgesamt nicht so überzeugt. Also, ja, war jetzt nicht das Nonplusultra an Film und ich fand es cool, dass man mal ein neues Setting ausprobiert hat mit Singapur. Das hat dem, glaube ich, ganz gut getan. Ich finde es dann immer so ein bisschen erzwungen. Es war aber auch schon in anderen Filmen so, wenn dann irgendwie noch die Detective Boys mit rein müssen oder Professor Agasa mit seinem Quiz, das ist halt unumgänglich, aber es wirkt halt dann halt irgendwie so ein bisschen gezwungen. Es gefällt mir nicht so gut und dann jetzt diese Action am Ende, wo die einfach nur rumballern und alles zerschießen. Ach ja, es ist too much und ja, dann kommt noch dazu, dass ich ja kein großer Makoto-Fan bin. Also alles nicht so optimal, aber dann, bevor wir jetzt Olli kommen, gucken wir jetzt nochmal die Endcard an. Ja, das kommt natürlich im Deutschen mal wieder auch nicht so gut rüber mit den Anreden und so. Naja, kleines Trivia, das merken wir hier im Deutschen nicht, aber das ist jetzt hier die erste Szene, wo Nakamori einen neuen Synchronsprecher hat. Wir hatten ja auch schon mal berichtet, dass der Stammsprecher von Nakamori im Japanischen verstorben ist. Und das hier ist jetzt die erste Szene quasi, wo der neue Synchronsprecher von Nakamori zum Einsatz kam. Und wieder Kushoyama Keyframes. Besonders der Con sieht hier sehr schön aus, wie ich finde. Schön gezeichnet. Ja, das war der Film. Ja, Olli, wie sieht's bei dir aus? Wie fandest du den Film? Also ich persönlich weiß es immer nicht, also weil es sind ja nun schon ja einige Filme, die wir über die Jahre so angesammelt haben und ja, ich finde es mittlerweile schwer, die Filme so an sich zu bewerten. Also es kommt immer drauf an. Also ich persönlich habe zu den älteren Filmen, sage ich mal, einen anderen Bezug als jetzt zu den neueren, weil ich die älteren wesentlich öfter gesehen habe. Aber jetzt die hier so, wie gesagt, den habe ich jetzt so gesehen, jetzt zum zweiten Mal auf Deutsch mit euch jetzt gesehen. Und ansonsten kenne ich den Film halt noch nicht so, deswegen kann ich mir noch nicht so im Großen und Ganzen im Gesamtbild da was zu sagen, aber es war, sagen wir mal, durchwachsen. Also, ja, ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, dieses, dass man so gekünstelt irgendwie Sachen reinbringt, so beispielsweise die Sache mit Ei, wo sie Sachen rausfinden soll, das hätte nicht sein müssen. Das Professor Agatha-Quiz wird auch immer, das wird als Gag durchgezogen, aber es wird auch irgendwie manchmal lächerlich dargestellt und ja. Ja, also ich meine, hier ist ja kompletter Witz, dass Con das Rätsel so schnell beantwortet, dass Agatha hinten da nicht aus seinem Kostüm wieder rauskommt, irgendwie um wieder für die Szene rechtzeitig in seinem normalen Outfit da zu sein. Also ja, Ja. das ist ja quasi nur noch ein Meme. Ja, und ansonsten, ja, also so der Kriminalfall und so, wie das so war, ja, das fand ich ganz in Ordnung, aber so auch. Also, ja, also ich fand das Pairing Sonoko Makoto im Film, also das fand ich persönlich, war gut, das mal so zu sehen, das Zusammenspiel mit denen, weil das hat man, wie gesagt, sehr selten und dass sie auch mal ein längeres Screentime haben. Aber auch da waren halt teilweise unrealistische Sachen so ein bisschen bei, wo man so denkt, hä, das würde man eigentlich eher nicht so machen oder so. Und ja, es ist durchwachsen. Dann am Ende auch diese Zerstörung da von den Piraten, kann man auch zweigeteilt sehen und so. Ja, und dann, also ich persönlich sag mal, also ich würde den Film nochmal gucken, auf jeden Fall. Ja, aber er hat so seine Ecken und Kanten und so. Und ja, was ich wiederum ganz gut fand, war, dass wir hier ja relativ viel Englisch halt so mit bei hatten. Von dem Punkt an, ich sag's nochmal, weil ich damals ja in Japan war und da das gut fand, aber auch eben, dass es dann hier im Deutschen mit übernommen wurde. Dass man, also ich finde, in diesem Film ist der englischsprachige Anteil mit am höchsten. Und ja, das fand ich so ein gutes Wechselspiel, sage ich mal. Ja, aber dann auch so am Ende das mit dem Schiff halt, dass das da noch runtergefallen ist, da ist irgendwie doch nichts passiert. Und ja, das ist halt irgendwie, man kann sich darüber streiten, inwieweit Action übertrieben ist oder nicht. Und ja, also ich sage mal so, ich würde den Film auf jeden Fall nochmal gucken. Mir gefällt, wie gesagt, Sonoko Makoto. Dann das Kid mit dabei war, hat mich jetzt nicht so groß gestört. Also ich mag Kid auch, deswegen finde ich die Filme, in denen er auftritt, auch nicht unbedingt immer gleich schlecht. Ja, also. Was mir durchaus auch noch gefallen hat und was dann aber auch gleichzeitig auch wieder ein Negativpunkt für mich ist, ist Leon Low, so als Charakter. Den fand ich eigentlich so insgesamt ziemlich gut. Gleichzeitig ärgert mich das dann auch wieder, weil er in diesem Film dann doch insgesamt, finde ich, verschwendet war. So. Also, der hätte halt das Potenzial für auch so einen wiederkehrenden Bösewicht durchaus. Also das, außer, abgesehen jetzt von seiner komischen Kaiser Nero-Motivation irgendwie, alles niederzubrennen, das wieder aufzubauen, das war jetzt natürlich ein bisschen irgendwie, Aber so seine ganze Art mit diesem Psychospielchen, seine suffisante schleimige Art da irgendwie. Also, das fand ich schon durchaus cool. Das war ein cooler Charakter, finde ich. Das war einer dieser. Es gibt ja immer so in jedem Film so einen Charakter, der so ein bisschen raussticht. Für viele Fans war es Rishi. Ich finde aber Leon durchaus besser, also Rishi am Ende. Und deswegen ärgert es mich so ein bisschen, dass Leon dann in diesem Film dann doch irgendwie verschwendet ist. Also. Er war auf jeden Fall besser als der Film, sagen wir es mal so. Aber ja, der Film. Also ich habe die, für mich, Ecken und Kanten sind ziemlich spitz und den würde ich auch, glaube ich, nicht nochmal gucken wollen, außer von einem Audiokommentar in nächster Zeit. Irgendwann gucke ich bestimmt mal wieder, weil wenn mal wieder irgendwie ein Conan-Film-Rewatch ansteht, wo ich mir alle Filme nochmal angucke. Aber jetzt so, nachdem ich die jetzt mal wieder gesehen habe, ist nur mein Bedürfnis, sie nochmal zu sehen, erstmal für lange Zeit, glaube ich, gedeckt und nicht aus guten Gründen. Ja, ich hätte tatsächlich Leon auch noch als Pluspunkt für diesen Film verbucht. Das hätte ich jetzt auch noch angesprochen, aus den Gründen, die du genannt hast. Also ich glaube, es war ein gut gezeichneter Bösewicht. Bis außer halt, ne, das hast du schon angesagt, so vielleicht deine Hauptmotivation. Aber ansonsten hat er mir auch sehr gut gefallen. Ist immer ein bisschen schade, dass es da gar nicht sowas so wiederkehrende Bösewichte, außer jetzt vielleicht die Männer in Schwarz oder so, dass es das so gibt oder dass man das nicht versucht, mal irgendwie in zwei Filme mit aufzunehmen oder so. Aber gut, das ist dann so. Aber insgesamt muss ich auch sagen, das war eher ein Film, der in der unteren, also der nicht, der es nicht in die Top Ten geschafft hat, um das jetzt mal so zu sagen, und eher in der unteren Kategorie anzusiedeln ist, wie ich finde. Ja, war jetzt nicht so das Nonplusultra. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Audiokommentars angekommen. Ich bedanke mich für alle, die schon zugehört haben. Ich erwähne jetzt noch kurz unsere Kontaktdaten, Projektseiten und alles Mögliche. Wir sind zu finden auf Conan News unter conannews.org. Da findet ihr die aktuellsten Nachrichten zu Detektiv Conan. Wir sind im Conan Wiki zu finden, conanwiki.org, wo ihr alle Informationen unter anderem auch zu diesem Film in einem schönen Artikel findet. Wir sind zu finden auf conanforum.org. Da könnt ihr mit uns diskutieren und eure Theorien preisgeben. Ihr könnt uns kontaktieren unter Discord, conannews.org/discord. Wir sind auf Instagram, instagram.com/conannews. Auf Twitter sind wir zu finden, twitter.com/conannews. Auf facebook.com/conannews. Und ihr könnt uns auch gerne unterstützen auf Patreon, conannews.org/patreon. Und das soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut und vielleicht fahrt ihr mal nach Singapur, wenn Corona ein bisschen weniger ist und guckt euch das Marina Bay Sands und die Stadt an. Ist bestimmt ganz gut, wenn nicht gerade Piraten umherlaufen. Ja, dann sage ich auch, macht's gut. Mich würde interessieren, wie euch der Film gefallen hat. Von daher schreibt es gern in die Kommentare oder auch ins Conan-Forum beim entsprechenden Thread dazu. Und ja, wir hören uns wieder in einem anderen Podcast.